WDR 5. Erlebte Geschichten. Wenn in diesen Tagen die Tour de France ihre diesjährige große Schleife durch das Nachbarland zieht, schaut Tilman Waldthaler interessiert zu. Er ist in diesem Frühjahr 75 Jahre alt geworden, hat Hunderttausende von Kilometern im Sattel gesessen, um fremde Länder kennenzulernen, weil er gewissermaßen ein Fahrrad-Junkie ist, der alles mit seinem Zweirad erleben möchte und vieles erlebt hat. Schuld daran dürften auch die sehr bescheidenen Familienverhältnisse sein, die ihn zwangen, Touren mit dem Rad zu erledigen. Seine Eltern starben früh, er wuchs bei Verwandten auf und lernte schließlich Koch, weil dieser Beruf überall auf der Welt gebraucht wird. Und damit machte sich der Koch auf einen Weg rund um die Erde mit seinem Fahrrad. Angefangen habe ich mit dem Radfahren 1977, da ging es auf die erste Tour. Und dieser Tour sind dann einige große Touren gefolgt. Insgesamt habe ich 143 Länder besucht in 36 Jahren und habe auf dem Fahrrad oder auf verschiedenen Fahrrädern 450.000 Kilometer zurückgelegt. Das bedeutet in etwa 10-mal um den Globus, entlang des Äquators. Wenn ich dann unterwegs bin, dann habe ich ein gutes Gefühl, weil ich umweltbewusst unterwegs bin, weil ich gesundheitsfördernd unterwegs bin. Ich habe einen sehr gesunden Körper. Ich weiß, was ich meinem Körper zumuten kann. Ich habe nie gesagt, du musst unbedingt 400 Kilometer am Tag machen. Ich finde das eine Vergewaltigung des Körpers. Der Körper ist mein bester Freund. Mit dem werde ich mein ganzes Leben leben. Und gute Freunde beschützt man und behütet man. Fahrradfahren, so wie ich das betreibe, ist ein neuer Lebensstil. Und neuer Lebensstil heißt, dass ich in diesen Jahren die Straßen und Pisten und Wege der Welt benutzt habe, um meinen eigenen Pfad nach innen zu finden. Und dieser Pfad nach innen, der gibt mir heute eine unglaubliche Zufriedenheit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Zufriedenheit zu haben. Und die habe ich erreicht durch das Radfahren, weil man da immer wieder zurückkommt auf den Boden der Realität. Alles, was man braucht, hat man in vier Taschen dabei. Der Vorteil ist natürlich der, ich bin mir immer bewusst, dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich das machen will. Und wenn man es nicht machen muss, aber machen will, dann hat man eben den Vorteil, dass man am Ende der Reise sagt, weißt du, diese Reise war so schön, jetzt machst du eine neue Reise. Und so ging das weiter. Und immer wieder eine neue Reise. Und wenn man jetzt unterwegs ist mit dem Fahrrad, dann hat man ja den ganzen Tag Zeit, über Sachen nachzudenken. Und ich nehme mir dann immer eine bestimmte Idee und sage, heute denkst du übers Wasser nach. Warum ist das Wasser so wichtig? Was machen Leute mit dem Wasser? Wie könnte ich eigentlich weniger Wasser benutzen? Weil wenn ich unterwegs bin, zählt jede Tasse Wasser. Sie hat einen Sinn. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann falle ich wieder in diesen verschwenderischen Rhythmus. Man braucht 5 Liter Wasser, um sich 2 Zähne zu putzen. Wenn ich in Südostasien bin oder wenn ich in Indien bin, was ich mache, ich gehe manchmal in Schulen und erkläre den Kindern, was ich mache. Und dann sage ich dem Lehrer, okay, was brauchen die Kinder? Ja, die brauchen Stifte oder die brauchen Papier. Dann sage ich, dann setze ich auf dein Moped, dann fahren wir in den Laden und kaufen das. Dann fahren wir dahin und kaufen für 50 Euro oder 60 Euro Stifte, Papier, was immer die Kinder brauchen. Und das ist dann so meine Entwicklungshilfe. Also finanzieren tue ich meine Reisen erstens einmal durch meine Vorträge. Dann finanziere ich meine Reisen durch Arbeit in der Fahrradindustrie, indem ich Produkte unterwegs teste oder Tipps gebe, wie man ein Produkt verbessern kann. Die Firmen kommen zu mir und sagen, Herr Waldthaler, Sie sind seit so und so vielen Jahren unterwegs. Wir haben Sie in dieser Zeitschrift gesehen. Wir haben dieses Radiointerview gehört von Ihnen. Würden Sie unser Produkt testen? Ich habe Firmen, die kenne ich seit 25 Jahren. Das sind Freunde, die überweisen mir jedes Monat eine bestimmte Summe. Und wenn ich sie frage, warum macht ihr das? Ach, wir finden toll, was du machst. Ich glaube immer, dass Leute bis zu einem gewissen Punkt unzufrieden sind mit ihrem Leben. Und dann hat man die Möglichkeit, entweder weiterzumachen und sagen, ich bin sowieso und niemand macht was für mich und so, anstelle, dass man sich selber aufrafft und sagt, ich bin ja derjenige, der das verändern kann. Weil die Freiheit haben wir ja. Nur sind wir in einer Situation, wo die wenigsten Leute wissen, was sie mit dieser Freiheit anfangen können. Ich habe meine Eltern sehr früh verloren und ich sage immer, dass ich eigentlich ein Vogel bin, der aus dem Nest gefallen ist und selbst lernen musste, wie ich fliegen kann. Und das hat eben dazu geführt, dass ich sehr frei war, in meinen Entscheidungen zu entscheiden, was willst du machen, wo gehst du hin und wie kannst du dein Leben gestalten. Ich kann mich ganz gut erinnern an diese Sachen, die mir als Kind passiert sind. Und die meisten Sachen waren sehr, sehr traurig. Aber es hat dazu beigetragen, dass ich gelernt habe, auch loslassen zu können. Ich bin ja während dem Krieg geboren. Ich bin eigentlich in einer sehr armen Familie aufgewachsen mit meiner Mutter. Mein Vater ist weggelaufen. Der wollte frei sein und hat sich in einer Kapelle in Meschede eingenistet und ist ein Vater geworden. Als Bub hat man mir immer gesagt, dein Vater ist ein Taugenichts. Dass der Vater meine Mutter geschlagen hat. Dass der Vater meine Mutter gezwungen hat, den Heil-Hitler-Gruß zu sagen. Mein Vater kommt ja ursprünglich aus Südtirol. Und da sind wir in München gelandet. Und ich bin ja 42 geboren. Ich bin das letzte Kind in der Familie. Und ich glaube, man hat nochmal versucht, durch ein Kind die Ehe zu retten. Aber das ist ja ganz schief in die Hose gegangen. Ne? Meine Mutter war eine sehr liebenswerte Frau, die ein Problem hatte, weil meine Mutter kam ja aus dem Elsass, sprach Französisch und Deutsch, war aber in Kärnten mit ihren Kindern, weil wir dort Verwandte hatten. Im südlichen Teil von Kärnten, da ist man ja schon an der Grenze zu dem damaligen Jugoslawien. Das Umfeld, in dem wir wohnten, das waren natürlich Kroaten in dem Sinne. Und da war sie immer die Ausländerin, weil die ja nicht Slowenisch gesprochen hat, sondern Hochdeutsch. Als meine Eltern, Geschwister weggezogen sind, da war ich mehr oder weniger alleine mit der Mutter. Wir hatten Verwandte in Bozen, die haben meiner Mutter einmal im Monat ein Paket geschickt mit Knöpfen, mit Reißverschlüssen, mit Stoffresten. Die hat sie dann in Leiterwagen gepackt und ihre Nähmaschine dazu. Und ich habe den Leiterwagen gezogen und bin mit ihr zu den Bauernhöfen. Dort hat sie für die Frauen Kleider genäht. Und ich habe den Bauern geholfen. Ich habe Kühe geweidet. Und da haben die immer gesagt, ah, was für ein Lebensbirbel. Da haben die mir natürlich immer was zu essen gegeben. Das, was sie selbst gebacken haben, gekocht haben. Und für uns war das natürlich was ganz Tolles. Das war so 48, 49. Meine Mutter ist 56 gestorben. Ach, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Furchtbar. War ja auch sehr traurig für mich. Also ich war 14, meine Schwester war 28 und die hat einen Mann geheiratet, ein Lehrer. Der wurde dann mein Vormund und ich habe bei ihnen gewohnt. Aber die hatten eine eigene Familie gegründet und hatten drei Kinder. Und ich war so das fünfte Rad am Auto. Mein Schwager wurde dann Offizier beim Militär und dementsprechend hat er auch zu Hause agiert. Und dann habe ich gesagt, also sei still, aber sobald du die Möglichkeit hast, weg. Und ich habe dann meine Gesellenprüfung gemacht als Konditor. Und dann, nachdem ich die Gesellenprüfung gemacht habe, bin ich sofort zu meiner anderen Schwester in der Schweiz. Die hatte dort ein Hotelier geheiratet. Und dann habe ich gedacht, das ist toll, dann kann ich bei meiner anderen Schwester kochen dazulernen, kann Französisch lernen. Und dann wollte ich hinaus in die weite Welt, wie man mir das immer klar gemacht hat. Wenn du kochen kannst, wenn du Sprachen kannst, wenn du backen kannst, dann kannst du hinaus in die weite Welt. Das habe ich dann auch gemacht. Da habe ich einen Artikel gesehen in einer Zeitung, wo die Konditoren und Köche in Südafrika gesucht haben. Da habe ich gedacht, Südafrika, wow, toll, das ist ja so weit weg, da schreibe ich doch einfach mal hin. Und da haben die tatsächlich mir einen Flug bezahlt und dann bin ich auch hingeflogen und habe dort 18 Monate gearbeitet, war mit der Apartheid nicht ganz klar gekommen, weil ich mir das ganz anders vorgestellt habe, bin dann nach Südrhodesien. Da war die Rassenpolitik ganz anders und dann ist es aber dort wieder zum Chaos gekommen, weil die haben sich dann unabhängig erklärt von England und wollten ihre eigene Regierung machen. Dann habe ich in den Zeitungen gelesen, Neuseeland, Australien und Kanada, die suchen Köche und Konditoren. Und habe dann Gesuch gemacht und habe gesagt, also die am ersten antworten, da gehe ich hin. Und die Australier waren die Ersten. Nach 6 Wochen hatte ich alle meine Papiere, um nach Australien einzuwandern, und dann bin ich hin. Und haben dann ein ganzes Jahr in Sydney gearbeitet. Und dann habe ich mir einen Camperbus gekauft und bin dann losgefahren, Inseln gearbeitet, habe in Cairns gearbeitet und bin dann rüber nach Darwin. Und auf dem Weg dorthin sehe ich in der Wüste ein Gestell, was ich nicht wusste, was es ist. Und dann, als ich näher gekommen bin, ach, siehe da, ein vollbepacktes Fahrrad. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gesehen habe. Und ein Männchen obendrauf auf dem Fahrrad. Das war ein Mann, der hieß Jean-Pierre Vallée. Jean-Pierre Vallées Bruder war ein Profi-Radrennfahrer. Und der Jean-Pierre hat für ihn die Technik gemacht. Und irgendwann hat er sich dieses Fahrrad bauen lassen und ist dann auf Welttour gegangen mit dem Fahrrad. Und ich war absolut fasziniert, dass es sowas gibt, dass man seinen Haushalt auf dem Fahrrad mitnehmen kann. Und dann habe ich gesagt, also weißt du was, ich bräuchte unbedingt so ein Fahrrad, weil der Gedanke lässt mich nicht mehr los. Und dann hat er gesagt, ach, ich fliege zurück nach Europa und ich kann dir so ein Fahrrad besorgen. Das war 1974. Da habe ich zuerst einmal probiert, ob ich überhaupt Rad fahren kann. Bin jeden Tag gefahren. Das Geld, was ich verdient habe, das habe ich auf die Seite gelegt, weil ich das Geld gebraucht habe für die Reise. Richtig aufgebrochen bin ich zur ersten Tour mit 36. Die führte ja von Darwin nach Neuseeland, von Neuseeland nach Norwegen. Und während diesen ersten 4,5 Jahren habe ich dann festgestellt, dass der Mensch eigentlich zu viel mehr fähig ist, als man sich selbst zutraut. Als ich in Neuseeland war, dann sage ich, ich bin so nahe an der Antarktis, ich möchte gerne in die Antarktis. Und dann habe ich 4 Monate in der Antarktis auf einer amerikanischen Militärbasis gearbeitet. Im antarktischen Sommer bringen die Wissenschaftler von den verschiedenen Plätzen zu den Basen. Und da haben die keine Köche gebraucht, sondern die haben da Leute gebraucht, die den amerikanischen Soldaten die Ketchup-Bottles auffüllen, die Tische sauber machen und die schmutzigen Teller wegräumen. Aber dann durch die Kontakte, die ich mit den Offizieren gemacht habe, haben die zu mir gesagt, ah, sie haben Konditor gelernt in Wien. Oh, can you do the Vienna apple strudel? Can you do that for us? Yes, of course I can. Ganz toll, weil man ein Konditor ist im Leben, wo einem das alles hinbringt. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Europa, bin ich nach Südtirol, habe dort wieder gearbeitet, weil ich pleite war. Und da bin ich in Bozen und gehe an einem Sportgeschäft vorbei und da sehe ich ein Mountainbike im Geschäft. Und habe gesagt, das Mountainbike will ich haben. Weil mit einem 28 Zoll, wie meine anderen Räder vorher waren, war es sehr, sehr schwierig im Sand zu fahren, weil die dünne Bereifung einfach nicht standgehalten hat. Und da habe ich gedacht, mit der dicken Bereifung, den kleineren Rädern, das ganze Rad, der Rahmen, alles ist solider. Da habe ich die Möglichkeit, einfach abseits der Asphaltstraßen zu fahren. Ich habe dann als freier Mitarbeiter beim Athesia Verlag gearbeitet ein ganzes Jahr. Jeden Donnerstag hatte ich eine Doppelseite im Sportjournal zum Thema Radreisen. Und dann haben die auch gesagt, wenn Sie so begeistert sind vom Radfahren, könnten Sie uns ja Beilagen machen. Einmal im Jahr eine Fahrradbeilage mit 50 Seiten. Und durch diese Beilagen hat der Sportladen, wo das Mountainbike drin gestanden ist, auch gesehen, dass ich mich wirklich intensiv mit dem Thema Mountainbike beschäftige. Und dann haben die mir ein Arbeitsangebot gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich arbeite für euch, berate Leute, wie man Touren fährt. Und dafür bekomme ich kein Geld. Ich will dann einfach die Ausrüstung von euch haben und so ein Mountainbike. Ich habe das ja hier in Deutschland auf den Messen, die ich besucht habe, gemerkt, dass die Leute gefragt haben, habt ihr einen Mountainbike-Führer in Südtirol? Und dann habe ich gesagt, es gibt nichts. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eine Marktlücke. Dann mache ich das einfach. Habe niemandem etwas gesagt. Habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin den ganzen Sommer kreuz und quer herumgefahren in Südtirol. Habe ähnlich nach den Skiführern, schwer, mittelschwer, ganz schwere Piste, eine Leiste mit einem Tipp angegeben. Und diese Bücher sind sehr gut angekommen. So, ich glaube immer, dass es ganz wichtig ist, dass man ehrlich ist. Egal, ob das auf privater Ebene ist oder auch im Geschäft. Und dass man dann vielleicht so einen Status erreicht, wo die Leute sagen, ach, der macht das schon 36 Jahre. Ich habe dem seine Bücher gelesen. Wenn du was willst und was wissen willst, frag doch den. Ich bekomme jeden Tag Mails. Auf Facebook werde ich fast jeden Tag gefragt, ist dieses Produkt gut, ist dieses Produkt nicht so gut. Dann sage ich, ich kann immer nur Empfehlungen geben über die Produkte, die ich selbst getestet habe. Ich arbeite ja jetzt seit 25 Jahren nicht mehr als Koch und Konditor. Mein Leben dreht sich um das Radfahren und um das Schreiben und das Erzählen. Ich habe aber nicht das Bedürfnis, ein perfekter Geschäftsmann zu werden. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann schätze ich die paar Sachen, die ich habe. Weil das ist alles, was ich besitze, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und das muss ich auch bewahren, weil das brauche ich zum Überleben. Und alles andere ist im Prinzip Schnickschnack. Wenn ich nicht meine Frau getroffen hätte, dann hätte ich heute kein Haus. Das Haus ist entstanden durch meine Frau, weil meine Frau 4 Wände braucht. Sie muss einen Sicherheitsfaktor immer bei sich haben. Und ich bin genau das Gegenteil. Was mir liegt, ist vielleicht eher ein Lebenskünstler zu sein. Und deshalb glaube ich einfach, dass es mir gelungen ist, ein Leben zu führen, wofür ich von vielen Leuten beneidet werde. Ich verdiene heute genauso viel oder vielleicht noch mehr, als wenn ich in der Küche arbeiten würde, habe meine eigenen Arbeitszeiten. Ich komme nicht nach Hause und sage, jetzt bin ich so fertig von meiner Arbeit, dass ich mich hinlegen muss. Und es ist schon ein besonderes Stück in meinem Leben, diese Freiheit zu haben, eine Frau zu haben, die mich versteht, mich auch ziehen lässt. Meine Frau sagt nie, muss das jetzt schon wieder sein? Oder wo geht's denn jetzt schon wieder hin? Ne? Meine Frau sagt, wann willst du denn diese Reise machen? Dann sage ich dann und dann und dann. Wie ist das mit deinem Urlaub und was hast du vor? Und dann setzen wir uns hin und diskutieren das aus, bis wir wissen, okay, wir machen das so. Sie erzählt mir auch sehr viel über ihr Arbeiten, ob ich jetzt zu Hause bin oder ob ich unterwegs bin. Durch Skype sind wir fast täglich in Kontakt. Ich finde meine Frau ganz toll, weil sie sehr viele Sachen macht, die ich nie machen würde. Vor allem, wie sie sie macht. Und vor allem, als ich sie damals in der Sahara getroffen habe, als sie mit dem Fahrrad unterwegs war. Wir reden jetzt 1981. Ich bin durch die Sahara gefahren auf einer Asphaltstraße, weil das ist eine Militärstraße bis runter nach Tamanrasset. Und von der Asphaltstraße habe ich eine Spur gesehen, die abseits führt hinter eine Düne, eine Fahrradspur. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein anderer Radfahrer. Und bin auf die Düne geklettert und habe Ausschau gehalten, wo diese Spur hinverläuft. Und dann sehe ich doch tatsächlich jemand hinter der Düne stehen und ein Zelt aufbauen und ein Fahrrad dabei. So haben wir uns mehr oder weniger getroffen in der Sahara. Da hat sie gesagt, also ich würde gerne mit einem Mann als Schutz durch die arabischen Länder fahren, was ich komplett verstehen kann. Und als wir durch die Länder gefahren sind, da wusste ich, dass sie so stark ist, dass sie auch alleine durch Afrika fahren kann und auch wird. Und als wir dann in Togo unten angekommen sind, habe ich zu ihr gesagt, ich habe dieses Angebot, in diesem Voodoo-Dorf zu bleiben. Hast du Lust mitzukommen in dieses Voodoo-Dorf? Ich möchte dort mal für ein paar Tage leben mit den Menschen, um zu sehen, was da in so einem Dorf abgeht. Ne? Und da hat sie gesagt, ja, ein paar Tage bleibe ich, aber ich will ja weiter nach Ruanda. Und ist dann von dort ganz alleine weitergefahren durch den Zaire bis nach Ruanda. Also meine Frau hat ja dann 3 Jahre in Ruanda gearbeitet als Krankenpflegerin, hat dort ein Krankenhaus betreut. Und ich bin in Togo gewesen und habe 14 Monate in einem Voodoo-Dorf gelebt. Wir sind im Briefkontakt geblieben und nach 3 Jahren haben wir uns wieder getroffen in Europa. Da waren wir fasziniert voneinander, von den Geschichten, die wir erlebt haben. Wir wollten uns dann noch einmal kennenlernen auf dem Fahrrad für längere Zeit. Und dann habe ich gesagt, komm, wir fahren die Nilreise vom Delta des Nils bis zur südlichsten Quelle in Burundi. Und das haben wir dann auch gemacht. Und da sind wir von Südtirol weggefahren im November. Da hatten wir über Nacht 70 cm Neuschnee. Und dann sind wir über den höchsten Pass gefahren in Südtirol, über den Val Parola, mussten alles schieben, weil es unglaublich kalt war, minus 29 Grad. Und meine Frau hat sich eine unglaublich schwierige Lungenentzündung geholt. Die musste dann im Sudan auskuriert werden. Dann sind wir die Tour weitergefahren bis zum Schluss. Dann haben wir uns entschlossen, zusammen in Südtirol zu wohnen, haben uns dort ein Haus gemietet. Und dann hat eben dieses Leben angefangen, dass meine Frau in Südtirol gearbeitet hat. Ich habe von Südtirol aus meine Touren geführt, habe Bücher geschrieben und wir haben 15 Jahre in Südtirol gelebt, bis wir eines Tages gesagt haben, das war's. Die Berge sind sehr hoch, die Täler sind sehr tief. lass uns woanders hingehen, wo es flach ist, etwas ganz, ganz Neues. Und dann sind wir nach Australien ausgewandert. 2003. Sie ist dann nach Australien geflogen, um 1,5 Jahre medizinisches Englisch zu studieren in der Universität. Und in diesem Zeitraum hat sie dann zu mir gesagt, also ich möchte das alleine machen in Australien. Ich möchte nicht, dass du mitkommst, weil wenn du mitkommst, dann heißt es, ach, am Wochenende gehen wir wieder Radfahren. Diesen, das brauche ich gar nicht. Ich gehe zum Studieren nach Australien und du kommst mit dem Fahrrad nach. Und dann bin ich von Deutschland bis nach Australien gefahren mit dem Fahrrad. Und als ich angekommen bin, war sie mit ihrem Studium fertig. Und seit dem Moment leben wir happy und glücklich, bis wir sterben. Schon so oft wurde ich gefragt, wann hören Sie denn endlich mal auf zu reisen? Und dann sage ich, wieso soll ich? Meine Frau ist einverstanden, ich erarbeite mir mein eigenes Geld, ich bin gesund. Warum soll ich aufhören? Das Leben geht ja weiter, egal wie oft ich gesagt habe, das ist meine letzte Reise. Das sagen ja die Rolling Stones auch schon seit, weiß ich, wie vielen Jahren, the last tour. Aber die touren immer noch. Der Mann mit den strammen Waden, der Koch und Weltumradler Tilman Waldthaler für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, traf ihn Rebecca Hillauer. Die nächste Sendung dieser Reihe am kommenden Sonntag, dann mit Wiltrud Fischer, die in diesem Jahr 80 Jahre alt wird und mit ihrem Mann Heinz Hertrampf Jahrzehnte das Kabarett Die Machtwächter in Köln betrieb. Sonntag, 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.